Hillary Clinton hat ihre Mitarbeiter angewiesen, ihren E-Mail-Server dem FBI zu übergeben. Auch ein USB-Stick mit tausenden E-Mails soll bei der Bundespolizei abgeliefert werden. Diese Mails hat Clinton zuvor bereits dem Außenministerium übergeben. In ihrer Zeit als Außenministerin hat Clinton für dienstliche Mails ausschließlich ihren Privataccount genutzt. Lange hat sich die Präsidentschaftsbewerberin der Demokraten geweigert, ihren Server abzuliefern. Da die E-Mail-Affäre zunehmend im Wahlkampf zu einer Belastung wird, kommt nun offenbar diese Kehrtwende. Bisher ist nicht bekannt, ob der Server schon übergeben wurde. Zusätzlich zu dem Server in ihrem Haus wurden Informationen von einer privaten Firma in Colorado gespeichert. Dieser Server ist nach Angaben von Hillary Clintons Anwalt komplett gelöscht worden. Das FBI untersucht, ob Hillary Clinton mit Geheiminformationen richtig umgegangen ist. Ermittler haben dem Kongress am Dienstag mitgeteilt, dass Hillary Clinton E-Mails mit Informationen, die als Top Secret eingestuft wurden, auf ihrem privaten Server gespeichert hatte. Bislang hat Clinton bestritten, sensible Daten in den Mails versendet zu haben. Nach Angaben ihres Anwalts will Hillary Clinton bei den Untersuchungen kooperieren.